Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Er war noch nicht sehr weit, als er den Hasen erblickte, der in ähnlichen Geschäften ausgegangen war, nämlich um seinen Kohl zu besehen. Als der Igel den Hasen sah, wünschte er ihm freundlich einen guten Morgen. Der Hase aber, der auf seine Weise ein vornehmer Herr war und grausam hochfahrend noch dazu, antwortete gar nicht auf des Igels Gruß, sondern sagte mit höhnischer Miene: »Wie kommt es, dass du hier schon so am frühen Morgen im Feld herumläufst?« Nachvollziehbarer Kommentar. Fatale Frage. Genauer. Falsche Formulierung respektive Intonation. »Spazieren«, lachte der Hase. »Du könntest deine Beine schon zu besseren Dingen gebrauchen.« »Bla, bla, bla«, denkt der Igel und spricht's aus. »Du bildest dir wohl ein, du könntest mit deinen Beinen mehr ausrichten?« »Das will ich meinen«, sagte der Hase. »Nun, das kommt auf einen Versuch an«, meinte der Igel. »Ich wette, ich lauf schneller als du.« Der Disput zwischen den beiden wird sich zum größten Desaster in der Hasengeschichtsschreibung entwickeln. Einen schwarzen Fleck gibt es auf jeder Erfolgsweste. Davon abgesehen ist der Hase global ganz schön gut unterwegs. Weidlich kolportierte Hasenweisheit. Gehüpft, wo gesprungen. Nämlich annähernd überall auf der Erde. Zu den echten Hasen zählen weltweit etwa 30 Arten. Der bei uns heimische Feldhase gehört genauso dazu wie seine diversen Cousins. Die leben mitunter in unwirtlich frostigen Gebirgen oder heißen Halbwüsten. Der Schneehase kommt als kleiner, etwas pummeliger und im Winter recht blasser solcher Verwandter daher. Mit seinen kurzen Ohren ist er ideal angepasst. In den eisigen Nordgebieten Europas und klirrend kalten Gefilden Asiens würde er sich lange Lauscher leicht verkühlen. Der kalifornische Eselhase hat sich überdimensionale Speziallöffel zugelegt. Der Hörspezialist wohnt vorwiegend in trockenen Steppen. Notgedrungen ernährt er sich von stacheligen Kakteen. Höchst vorsichtig. Wer nicht zur Hasenverwandtschaft zählt, sind Kaninchen. Ergo haben Hasen mit denen nichts am Hut. Auch wenn der Mensch die beiden dauernd miteinander verwechselt, weil sie sich angeblich gleich sehen. Sie haben vielleicht ein ähnlich graubräunliches Rückenfell. Hasen sind aber zweimal größer, mit über 6 Kilo gut dreimal gewichtiger und nicht niedlich. Mit derartigen Lappen auf dem Kopf tut man sich auch schwer, niedlichkeitstechnisch. Dagegen kleine, knubbelige Kaninchenöhrchen, die rasch zucken, das ist süß. Nett außerdem dazu Knopfäuglein, glänzend schwarz. Braune Hasenaugen blicken wissend in die Weite. Weil in der Nähe niemand zu sehen ist. Hasen sind im Gegensatz zum Kaninchen alte Eigenbrötler. Der Feldhase zum Beispiel ist sich eben selbst genug. Fast das ganze Jahr über bewandert er seine Wege allein. Tagsüber hockt er geduckt, einsam wie selbstgenügsam, in einer sogenannten Sasse. Der Begriff kommt übrigens von Sitzen. Man könnte ebenso Mulde sagen, Kuhle, Bodensenke, Loch. In einer Sasse, in der Wiese, auf dem Feld, dem Acker. Er döst. Er sammelt Energien und verbirgt sich vor Feinden, vor Beutegreifern, Wildkatzen. Genial getarnt, erklärt Biologin Eva Oberauer vom Alpenzoo Innsbruck. Versteckt sich gerne eben in kurzer, niederer Vegetation. Das Fell ist eben, wenn man sich jetzt so ein Hasenfell genau anschaut, merkt man, das ist also wirklich nicht einfärbig, sondern die Haare selber sind schon mehrfarbig. Da ist die Spitze schwarz, dann kommt ein heller Teil im Anschluss und dann kommt wieder ein dunkelrötlicher Teil. Und dieses eben bunte Fell führt dazu, dass er sich eben an die bunte Bepflanzung, da ist halt bestens angepasst und darauf verlässt er sich. Naht die Dämmerung, geht es für den Hasen auf Tour. Vorsichtig schnuppernd begibt er sich auf Nahrungssuche. Vegetarisch interessieren ihn ausschließlich zarte Triebe, grüne Stängel, Aber auch Kräuter und Blumen werden gemümmelt. Opulent muss das Mahl nicht sein, varietas delectat. Der Feldhase, der eigentlich ursprünglich als ein Steppentier ist, der ernährt sich immer hauptsächlich nur von Pflanzenteilen, die also oberhalb der Erdoberfläche wachsen, ein bisschen anders als das Kaninchen, das ja auch gräbt. Und frisst, ist eben angepasst, eben auch an die Vegetation der Steppe, die ja eigentlich sehr eine magere ist. Also die sind so Hungerkünstler, die Pflanzen der Steppe. Und der hat zum Beispiel echt Probleme, wenn er jetzt zum Beispiel in einer Kulturlandschaft nur mit intensiv gedüngten Pflanzen zu tun hat. Das verträgt er einfach auch nicht. Entsprechend orientieren sich Hasen eher am Rand von Äckern und Feldern, wo die Wildpflanzen exklusiv und exquisit... Ganz schön reinhaut er, der Feldhase, da am unkrautigen Ackerrand. Fast 1,5 Kilo Pflanzliches verfespert er pro Tag. Und, Achtung, unappetitlich, als Nachspeise kommt immer mal wieder eine Portion persönlicher Kot dazu. Der eigene Kot kurbelt den Darm an. Dank Kotkur kann der Hase Nährstoffe und Vitamine leichter aufnehmen. Kot gibt Kraft. Verbreitetes Hasenvorurteil. Angst, Hase, Pfeffernase. Bei Gefahr bleibt der Hase, weil ja gut getarnt, geduldig geduckt und observiert. Die Augen liegen seitlich am Kopf, das bringt Rundumsicht. Still und leise harrt er der Dinge. Der Feldhase drückt sich nieder am Boden und wartet, bis halt also der Beutegreifer eben entweder vorübergeht, ihn nicht entdeckt, oder mändert sich zu sehr näher, erst dann schlägt er also den Weg der Flucht ein. Und da kann man zum Beispiel, da wird also die Herzschlagrate um ein Vielfaches, also um das Doppelte erhöht, damit er eben schnell fliehen kann. Er springt los. 2 Meter Höhe schafft er leicht und spurtet im Zickzack davon wie der Blitz. 70 Kilometer pro Stunde. Übrigens gelaufen über geraume Zeit, denn Hasen sind Langstreckenspezialisten. Im Vergleich, die Schnecke Mensch schleicht mit maximal 44 dahin und das nur auf kurzer Sprintstrecke. Ausdauerhasen halten durch, wenn es sein muss. Wenn nicht, packen sie direkt an. Rammler werben und balzen nicht lange um die Gunst der Häsin. Sie schalten sämtliche Konkurrenten aus und schreiten dann zur Tat mit Dame. Romantisch ist daran nichts. Bibbernd vor Kälte und hungrig den Winter in einer Sasse verbracht, ab und an eine Pfote in den Schnee gesetzt wegen Nahrungssuche, regen sich bei den ersten warmen Sonnenstrahlen lüsterne Lebensgeister. Zu Frühlingsanfang wild bewegt vom Duft der Weibchen, treten die Männchen in deren Nähe in den Ring. Man könnte es sportlich als Boxkampf bezeichnen. Tatsächlich bricht ein wüstes Durcheinander los, ohne Regeln oder Rituale. Hasen behalten den Überblick. Der Gewinner darf sich nähern. Zoologin Eva Oberauer erklärt. Bei der Hasenhochzeit, da spielt eben gerade der körperliche Kontakt zwischen Hase oder Rammler und Häsin eine ganz große Rolle. Die betatschen sich während des Liebesspiels sehr viel mit den Pfoten, schaut eher sehr, also ist eher brutal. Also ist nicht ein nettes Streichelwerben mit Streicheleinheiten, sondern das artet bei denen in Boxkämpfen und regelrecht in Kämpfen aus, wo die Fetzen fliegen. Aber wenn man es sich genau anschaut, wird also durch diese Berührung, werden eben sozusagen Berührungsängste abgebaut. Und der Partner wird mit dem eigenen Duft sozusagen beschmiert, speziell also der Rammler von der Häsin. Und sie riecht dann ihren eigenen Geruch und daher ist er ihr dann sympathischer. So überzeugt lässt sie ihn... Irgendwann einmal lässt sie dann halt den Hasen ran und der Geschlechtsakt selbst dauert nur wenige Sekunden, 10 Sekunden. Und das ist ihm so, da streckt sie ihm halt das Hinterteil hoch und nur dann ist eine Begattung möglich. Also im Sitzen geht es gar nicht. Dafür geht es durchaus mehrmals, wenn man sich mag. Sich wortwörtlich zusammengerauft hat. Gerade die Stimmung wird also bei den Hasen über das Ohrspiel mitgeteilt. Und zwar, wenn man den Löffel sich von hinten anschaut, die Ohren von hinten anschaut, die sind also schwarze Spitzen und hinterseits sind sie recht hell. Und dieser Schwarz-Hell-Kontrast, der ist ein gutes Signal. Hat eine gute Signalwirkung, ebenso wie der Schwanz. Der Schwanz ist auch, die Schwanzaußenhaare sind, die Oberseite ist dunkel und die Unterseite ist hell. Mit diesem Schwanzspiel zum Beispiel zeigt das Weibchen dann, ob sie jetzt wagungswillig ist oder nicht, je nachdem. Wenn die Ohren angelegt ist, ist es nicht so günstig. Wenn aber der Schwanz wachtelt, dann kann es losgehen. Gemeines Hasengerücht. Häschen in der Grube sitzt und schläft. Häschen sind keine Grubenhocker. Zwischen April und Oktober bringen Hasenmamas 3 bis 4 Mal Junge zur Welt. Bis zu 5 Geschwisterhäschen auf einmal sind keine Seltenheit. Die Kleinen sind Nestflüchter. Vom ersten Lebenstag an haben sie ein flauschiges Fell, können sehen und herumtollen. Sie erkunden die Umgebung und werden rasch flügge. Nach nur 6 Monaten heißt es für die Junghasen, sie können jetzt selber Hasenmama und Hasenpapa werden. Häufig, denn 12 Jahre sind ein realistisches Hasenalter. Wenn nicht Fuchs, Jäger, Mähmaschine oder Auto dazwischen kommen. Die Hasenerfahrung spricht, jung gefreit, nie gereut. Kaninchen halten das auch so. Dabei sollen die ja nicht die ausgeschlafensten sein. Oh weh, ich werde zu spät kommen. Jedenfalls erschrickt das weiße Kaninchen in Frack und Handschuhen konsequent, sobald es seine Taschenuhr herauszieht. Oh, meine armen Ohren und mein Schnurrbart, wie spät es wird. Alice im Wunderland ist jetzt nicht wirklich zitierfähig, wenn es um wahres Hasen- wie Kaninchenwissen geht. Ein Nonsensroman. Alice, 1865, ist frühe britische Kinderliteratur. Ein Meilenstein. Der Autor Lewis Carroll ist damit weltberühmt geworden. Der Märzhase, der da im Nonsensland mit dem verrückten Hutmacher und der Haselmaus, die in der Kanne schlummert, am Teetisch sitzt, ist sicher kein sehr brauchbarer Beleg für die bedeutsame Rolle des Hasen in der Kunst. Ah, dann geht meine Uhr 2 Tage nach, schimpfte der Hutmacher und beschwerte sich beim Märzhasen darüber, dass in seiner Uhr Brotkrümel waren und der Hase das Uhrwerk also mit schlechter Butter geölt habe. Der Märzhase nahm die Uhr, tunkte sie ein paar Mal hintereinander in die Teetasse. Vielleicht hilft ein kleines Teebad, sagte er dabei und schaute dann auf die Uhrzeiger, ob sie nun wieder besser liefen. Okay, nächste Fragen. Hat Albrecht Dürer ein Kaninchen gemalt? Nein, einen Hasen. Und ist der Hase seit alters her Frühlingsbote? Weil eben diese Hasenhochzeiten und Hasenliebesspiele ja offensichtlich auf dem offenen Gelände im Feld zu sehen sind, hat der Hase ja auch diesen Symbolcharakter für das Frühjahr für uns Menschen. Gemeinsam mit den Hühnern und dem Ei ist es das Symboltier für den Frühling und für die Fortpflanzung. Der Osterhase bringt's und hat sich damit durchgesetzt gegen andere Anwärter zur Eiaustragung, wie im 16. Jahrhundert in Tirol die Osterhenne, bis ins 18. Jahrhundert in Schleswig-Holstein, Westfalen, Niedersachsen, Thüringen und Bayern Osterfuchs oder Osterstorch. Protestantische Gebiete promoten im späten 19. Jahrhundert den Hasen. Er ist heute prominentester Eierbote. Auch schon in altdeutscher Zeit setzt sich der Hase als Fabelcharakter durch. Im Tierepos Reinecke de Vos heißt er Lamprecht. Was im Volksmund bald verkürzt wird zu Lampe. Schließlich erinnert der weiße Fleck am Hinterteil eines Feldhasen an eine Lampe. Wenn er wegläuft, blinkt sozusagen der Popo. Meister Lampe. Der Fabelname wird zu Meister Lampe. Meister Lampe. Hase. Vorlaut und ängstlich. Das Kaninchen hat nicht mal einen Fabelnamen. Dafür Leinwandauftritte. Bambis bester Freund bei Walt Disney heißt Klopfer, ein Kaninchen. Unten am Fluss, Kaninchenfilm. Mein Freund Harvey, Kaninchen. Wallace und Gromit, die Jagd nach dem Riesenkaninchen. Falsches Spiel mit Roger Rabbit, 1989 Oscar-gekrönter Streifen. Über ein Kaninchen. Doch Vorsicht, Playboy Bunny, ein Hase. Macho. Und? Der Igel, der hier gleich wieder vorkommt, ist auch kein freundlicher Frauenversteher. Ich habe mit dem Hasen um einen Golddukaten und eine Flasche Branntwein gewettet, dass ich mit ihm um die Wette laufen will. Und da sollst du dabei sein. Oh mein Gott, Mann, begann die Frau loszuschreien. Hast du denn ganz den Verstand verloren? Wie willst du mit dem Hasen um die Wette laufen? Misch dich nicht in Männergeschäfte, Marsch, zieh dich an und komm mit. Was sollte also die Frau des Igels tun? Sie musste gehorchen, ob sie wollte oder nicht. Herr Igel übernimmt den Start der Rennstrecke, also der Ackerfurche, die zum Wettkampf dient. Frau Igel versteckt sich am Ziel. Kommt der Hase nun angesprintet, kann sie lässig künden: Ich bin schon da. Der Hase war nicht wenig erstaunt, glaubte er doch nichts anderes, als dass er den Igel selbst vor sich hatte. Bekanntlich sieht die Frau Igel genauso aus wie ihr Mann. »Das geht nicht mit rechten Dingen zu«, rief er. »Noch einmal gelaufen, in die andere Richtung.« Und fort ging es wieder wie der Sturmwind. Die Frau des Igels aber blieb ruhig an ihrem Platz sitzen. Und als der Hase oben ankam, rief ihm der Herr Igel entgegen: »Ich bin schon da.« Der Hase war ganz außer sich vor Ärger und schrie: »Noch einmal gelaufen, noch einmal herum.« Ein Kaninchen hätte sich auf sowas gar nicht erst eingelassen. Kaninchen sind friedlich, sozial engagiert. Gruppendynamiker. Wildkaninchen leben überall dort, wo sie einen Bau graben können. Auf besser unter Wiesen, Feldern, Sanddünen. Tagsüber bleiben sie zusammen im weit verzweigten Gangsystem unter der Erde, stecken ab und an mal das Näschen an die Luft, wagen sich aber erst im Schutz der heraufziehenden Dunkelheit hinaus ins Freie. Und haben immer noch Angst. Kaninchen sind in Dauerhab-Acht, schnuppern ohne Pause, drehen die Ohren in sämtliche Richtungen, stellen sich dauernd auf die Hinterbeine und überblicken die Umgebung. Kaninchenaugen sind scharf. Hasen sehen bei weitem nicht so weit. Außerdem: Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Kongeniale Kaninchenkommunikation. Achtung, Alarm! Kaninchen sind Meister der Aufmerksamkeit. Kein Grashalm wiegt sich unbemerkt im Wind. Und wenn ein Räuber naht, ein Greifvogel, ein Fuchs vielleicht, dann wird nicht lang gefackelt. Wie ein Schlagzeuger trommelt das Tier mit den Hinterpfoten auf den Boden. Einmal alarmiert, sprinten die Baugenossen in wildem Kreuz und Quer übers Gelände. Gemeinsames Ziel ist die Höhle. Die Wege dorthin wählen alle anders. Was zunächst nach kreativem Chaos klingt, hat Methode. Die Kaninchen verwirren mit dieser Taktik den Feind. Überhaupt hat bei Kaninchens alles System. Die sozialen Strukturen sind eng, eingefahren und unumstößlich. Ein Männchen ist der Chef des Clans. 2 bis 7 Familien gehören zur Sippe, jede mit etwa 5 Mitgliedern. Der Boss verteidigt das Revier gegen Eindringlinge. Die Reviergrenzen markiert er mit Urin, Kot und Duftstoffen, die er mit seinen Kinndrüsen verstreicht. Die Kaninchen in der Kolonie gehen zärtlich miteinander um. Sie geben sich Küsschen und Schmusen, kommunizieren miteinander per Schwanz oder Ohrstellung. Oder sie tauschen Informationen aus über Kot und Urin. Kot ist für Kaninchen nichts Anrüchiges. Wie die Hasen nehmen sie nach einer Mahlzeit aus saftigem Löwenzahn, feinem Klee oder frischen Weizenkörnern gerne einen Happen Kot. So sichern sie die lebenswichtige Vitaminzufuhr. Kaninchen brauchen schließlich Saft. Vorurteilsbehaftete Kaninchenkunde. Wie die Karnickel. Im Vergleich zu hartgesottenen Hasen sind Kaninchen wahre Romantiker. In der Paarungszeit kämpfen die Clanchefs eindruckheischend um die Weibchen. Ist eine bereit für einen, zittert seine Nase. Begeistert tanzt er heran. Die beiden küssen sich, lecken sich ab. Einen Monat nach der Paarung gräbt das trächtige Weibchen eine kleine Höhle, baut aus Gräsern, Blättern, weichen Haaren, aus dem eigenen Fell ein Nest für die 3 bis 5 Babykaninchen. Nach der Geburt verschließt die Mama zur Sicherheit den Höhleneingang mit Erde. Zum Säugen kommt sie immer wieder zurück. Die Winzlinge sind blind und taub. Die Augen öffnen sich nach ca. 10 Tagen. Nach 3 Wochen verlassen sie die Höhle und werden dann eigentlich nur mal eine Woche von der Mutter gesäugt und dann sind sie in die Freiheit entlassen. Einmal draußen hüpfen die Geschwister, schnuppern, spielen ohne Unterlass. Ein halbes Jahr lang, dann sind die Kleinen erwachsen. Spätestens im Herbst suchen sie ein eigenes Revier. Die Schwestern gesellen sich zu einer fremden Kolonie, die Brüder fordern andere Clanchefs heraus, um selbst einer zu werden. Im Winter verbinden oft mehrere Kolonien ihre Gangsysteme, um sicher zu sein vor Überschwemmungen. In Eintracht erwarten sie den Frühling. Kaninchen sind schlichtweg geselliger als Hasen, obwohl sie, sämtliche 24 Arten, streng genommen zur größeren Ordnung der Hasenartigen gehören. Gleichsam Grundsatz der Kaninchen. Bin schon da. Das Marschkaninchen lebt in brasilianischen Feuchtgebieten und ernährt sich von Wasserpflanzen. Das Audubo-Baumwollschwanzkaninchen fühlt sich in heißen, trockenen Gegenden wohl. Mit seinem hellen Fell ist es auf dem Wüstenboden perfekt getarnt. Obschon sie kleinste Öhrchen haben und keinen Schwanz, gehören die Pikas, die Pfeifhasen, genauso zur Kaninchenklicke. In den Bergen Amerikas und Asiens springen sie von Fels zu Fels. Das Zwergkaninchen lebt meist in Kinderzimmern und braucht Artgenossen zur Gesellschaft. Plus, es muss ein verständiges Menschenkind haben, das sich herzlich kümmert. Die Beziehung Mensch-Kaninchen ist geschichtlich gesehen krisenbelastet. Käfig, Kochtopf oder mit Kaliber drauf gezielt. Schon die alten Römer wollten Kaninchen für den Teller und für die Treibjagd. Knubbelige Kaninchen lassen sich leichter schießen als hastige Hasen und unaufwendiger halten. Entsprechend wurden nur Kaninchen vom Menschen weitergezüchtet. Mittlerweile gibt es sie in verschiedensten Farben und Größen. Vom kleinen, plüschigen Angora-Kaninchen bis zum großen, dicken 8 Kilo Stallhasen. Stallhase bezeichnet ein Kaninchen. Muss man an der Stelle unbedingt unterstreichen. Auch dem Hasen ist der Mensch nicht gänzlich gut gesonnen. Vor dem Mähdrescher muss Meister Lampe fliehen, dem Auto entwischen, am Rand landwirtschaftlicher Monokulturen noch irgendwo ein Eckchen wilde Wiese mit abwechslungsreicher Nahrung finden. Igel sind dem Hasen ebenfalls nicht ausnahmslos zugetan. So lief der Hase 73 Mal und der Igel hielt immer mit. Und jedes Mal, wenn der Hase oben oder unten ankam, sagten der Igel oder seine Frau, ich bin schon da. Beim 74. Male aber kam der Hase nicht mehr ans Ziel. Mitten auf dem Acker fiel er zu Boden. Der Igel aber nahm seinen gewonnenen Golddukaten und die Flasche Branntwein, rief seine Frau von ihrem Platz am Ende der Furche und vergnügt gingen die beiden nach Hause. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Sie hörten Meister Lampe und Co. von Hasen und Kaninchen. Von Susi Weichselbaumer. Es sprachen Rainer Buck, Sven Hussock, Christiane Rosbach und Katja Schild. Technik Roland Böhm. Regie Susi Weichselbaumer. Eine Sendung von Radio Wissen.